info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und dieses Mal geht es wieder einmal um Outdoor-Art-Shows. Das heißt, die Saison geht durch den Winter, es fängt an im November und geht dann etwa bis Mai. Und das ist ja dann schon Beginn der neuen Hurricane-Saison. Das heißt, draußen Kunst auszustellen, muss man in der Zeit, wo die Stürme weniger sind, also in der Winterzeit. In Florida ist es sehr milde und da kann man mit einem schönen weißen Zelt stehen als Künstler und seine Waren, seine Kunst zeigen und das vielen, vielen Besuchern, denn diese Feste werden an Wochenenden, Freitag, Samstag, Sonntag gegeben und da stehen bis zu 300 Künstler nebeneinander und hoffen, dass der Juror, dass der Schiedsrichter einem einen Preis zuspricht oder eine große Firma, die nennt man sogenannte Purchase Prizes, das heißt, die kaufen dann für ihre Büros auch Kunst und dieses Geld wird als Preisgeld natürlich ausgeschrieben, das heißt, dabei verliert man dann sein Werk an diese wunderschöne Büroszene sozusagen, aber wer einen sonstigen Preis gewinnt, der kann sein Stück auch wieder mit nach Hause nehmen. Aber das Stück wird prämiert. Und ich, Susanne Nielsen, hatte das große Glück, in mehreren von diesen Outdoor-Art-Shows mitzumachen. Das heißt, man muss sich bewerben mit inzwischen ist es also, der Preis ist sicher verdoppelt von dem, was vor 20 Jahren war. Und dann natürlich auch die Standgebühr. Das heißt, sollte man rein gewählt werden zu den Glücklichen aus tausenden Bewerbern, zu den Hunderten von Ausstellern gehören zu können, dann muss man natürlich auch eine Standgebühr bezahlen. Und die ist inzwischen auch recht gestiegen. Also das kann man sich natürlich dann unter den Bedingungen anschauen. Und ich will jetzt keine Preise nennen, denn wirklich, das ändert sich jedes Jahr und wird immer ein bisschen mehr, wie auch andere Preise natürlich steigen. So, und man muss natürlich auch anfahren. Das heißt, die Leute kommen aus ganz USA, zum Teil sogar aus Europa einige. Und da habe ich also schon Iren und also auch andere Länder gesehen, die dort oder gesprochen, die Künstler, die dann aus anderen Ländern ankommen. Und man muss natürlich seine Kunst mitbringen, denn die muss man ja ausstellen. Und zwar 3 ganze Tage. Und wenn man früher geht, dann wird man nie wieder aufgerufen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und meistens ist das Gasparilla Kunstfest an einem recht windigen frühen Märzwochenende. Und da kann schon einiges schiefgehen. Aber ich hatte zum Beispiel Skulpturen und die stehen eigentlich immer fester. In meinem Falle hatte ich auch das ganz große Glück, damals kein Zelt gehabt zu haben. Das braucht man normal, wenn es hier windet und wettert. Aber man kann auch Skulpturen wie viele Glaskünstler im Freien auf Podesten aufstellen, eben auf diesen 10x10 Fuß Quadrat. Und also diese Stellfläche ist immer begrenzt und neben also vielen anderen Künstlern. Und Glas steht sehr, sehr gut, kann man sagen. Da bin ich immer sehr erstaunt. Da weht der Wind nur drumherum. Aber wenn man Glas in Bildern hat und die aufgehängt hat, dann ist das oft sehr heikel. Ich habe vor einiger Zeit nochmal ausgestellt, aber nicht als eine der vielen Künstler, sondern zusammen mit einer Gruppenausstellung einer Stiftung, der Grady-Stiftung. Und das waren also lauter Ziegenböcke, die bemalt wurden, denn die Grady Foundation hatte Ziegen, mit denen sie Yoga betreiben. Also die Ziegen laufen auf einem rum, habe ich gehört. Und da hat der, also der der Leiter dieser Stiftung lauter Ziegenböcke für einen guten Zweck bemalen lassen von Künstlern. Und da habe ich also das große Glück gehabt, einen zu bemalen. Das ist schon ein paar Jahre her. Und jetzt, wie gesagt, schaue ich mir gerne an, was an tollen Künstlern dort ist. Und wenn Sie am Sonntag erst gehen, Samstagabend wird prämiert, das heißt, da stehen dann schon die Preisgewinner fest, dann kann man sonntags dann die Ausstellung schauen und auch sehen, welche Künstler, welche Kunst prämiert worden ist. Ich, wie gesagt, schaue mir das gerne an. Das ist sehr, sehr schwere Arbeit, wenn man als Künstler die Werke dahin bringt, die man übers Jahr gefertigt hat. Die müssen auch neu sein und natürlich auch dann, wie gesagt, in eine andere Stadt fährt. Hotel, Unterkunft, Essen, alle diese Dinge, die Anfahrt, das Benzin, der in meinem Falle musste ich Skulpturen bewegen, also das habe ich also dann auch schon mit einem Anhängerwagen gemacht. Das sind alles so Sachen, die man dann mit einplanen muss. Und dazu habe ich eine Anatomie einer Outdoor Art Show aufgeschrieben, denn das ist etwas, was sie vielleicht dann doch bewegt, diese Künstler mit ganz anderen Augen anzuschauen. Ich bringe in die ist schon etwas älter, diese Erzählung, aber das, was hinter den Kulissen passiert, ist nach wie vor genauso. Und ich wünsche Ihnen viele gute Gespräche mit Künstlern. Ich, wie gesagt, freue mich immer, wenn ich sehe, was an neuer Kunst da ist. Und das sind wirklich aktuelle Bewegungen und auch Trends, die sehr interessant sind in den letzten Jahren. Zum Teil also ganz fantastische Skulpturenausstellungen, Installationen und auch in letzter Zeit gestickte Porträts, also etwas völlig Neues in der Art, und man hat Textil wieder in ganz anderer Sichtweise jetzt präsentiert bekommen. Und diese jungen Künstler, wie gesagt, denen wünschen wir toi toi toi fürs nächste Mal, dass sie inzwischen auch wieder Preise gewinnen und gewonnen haben. Sie können im Internet unter gasparillaarts.com sich die Ausstellung, zumindest die Gewinner dieses Jahr, anschauen. Vor einigen Jahren war die ganze Ausstellung virtuell und dieses Jahr ist sie wieder im Francis B. Lane Park gegenüber der Innenstadt von Tampa. Und dorthin zieht es uns, wie gesagt, samstags und sonntags, um diese schöne Kunst zu sehen. Es gibt sehr viele Outdoor-Art-Shows in Florida. Googeln Sie einmal, schauen Sie einmal nach, wo Sie alles so etwas sehen können. Es kommt noch Main Sale und es kommen viele kleinere Ausstellungen, aber die großen sind es wirklich wert, ganz besonders intensiv anzuschauen, und darin liegt halt das Schöne, dass man immer wieder etwas Neues entdeckt, aber auch wieder bei alten Freunden sozusagen anklopft. Und einige meiner Freunde haben letztes Jahr gesagt, also wir wissen nicht, ob wir das nochmal schaffen. Das ist nämlich wirklich Schwerstarbeit. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das alles wunderbar sehen und auch verstehen lernen durch unsere Ausstellungspathologie, die ich Ihnen hier jetzt vorstelle. Dieses Jahr ist es, wie gesagt, am Anfang März wieder, wie immer. Das ist das Ende des Gasparilla Piratenfestes. Da kommt dann noch die Gasparilla Festival of the Arts, das letzte große Ereignis dieser Gasparilla Zeit, die immer von Februar bis März reicht. Und jetzt ist es das erste Märzwochenende und wir wünschen Ihnen viel, viel Vergnügen. Und wenn Sie das hinterher hören, dann werden Sie vielleicht sagen, aha, so war das. Und dann bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt die Pathologie einer Outdoor-Art-Show, also das, was da alles geschieht, ganz einzeln auferzählt. Okay. Viel Spaß dabei, Ihre Susanne Nielsen. Und an der Technik natürlich unser Bill Davidson, unser Produzent. Pathologie einer Florida Outdoor Art Show von Susanne Nielsen. Also, das Ganze hat eigentlich damit angefangen, dass Freundin Lucia, deren Mann Bildhauer ist, gesagt hat, dass René dieses Jahr versuchen wolle, in die Gasparilla Outdoor Art Show zu kommen. Ich selbst hatte schon daran gedacht, zumal man sich als Tampa-Künstler immer extra um eine Anmeldebroschüre bemühen muss. Und das jedes Jahr neu. Dieses Jahr war mir das Ding aber mit einigen anderen Anmeldeformularen einfach in den Briefkasten gekommen. Irgendwie ein Zeichen, dachte ich. Und dann noch Freunde, die auch relativ in letzter Minute, wie das ebenso bei Künstlern ohne großes Zeitgefühl beim Kreativsein ist, alle Unterlagen zusammenzukriegen versuchten. Ganz so einfach ist das gar nicht. Und vielleicht haben Sie bei Ihrem nächsten Besuch einer solchen Ausstellung unter freiem Himmel eine ganz andere Einstellung gewonnen, wenn ich mit meiner Geschichte fertig bin. Da kommen nämlich gerade bei den großen Shows wie eben diese Gasparilla Kunstfest, dem Coconut Grove Fest, dem Winter Park Fest, tolle Künstler zusammen, die Kunst machen, die frisch ist und die neuesten Trends zeigt. Was nicht unbedingt heißt, dass die Kunst in jedes Wohnzimmer passt. Es ist aber für jeden etwas dabei und bei der sogenannten Sofa-Art, also der Kunst, die in die Wohnzimmer als Dekoration übers grüne, graue oder weiße Sofa passt, kann man bei diesen Shows sicher sein, dass sie gestalterisch und technisch nur das Feinste finden. Vor 20 Jahren war die Konkurrenz noch nicht so groß, erzählte mir eine Ausstellerin. Heute aber gibt es so viele gute Künstler, dass man sich ganz schön anstrengen muss, um in diese Show so reinzukommen. Sie erzählte, gleich mehrere große und kleine Verkäufe habe sie machen können, und zwar von ihren Pastellblumenbildern. Das Atelier, in dem sie arbeite, habe allein 300.000 verschlungen. Sie lebt für die Florida Outdoor Art Shows, die vor allem während der Wintermonate an jedem Wochenende in einer anderen Stadt stattfinden. Sie wählt die guten, worin sie über die Jahre Übung hat. Denn es gibt in jeder Gegend unzählige kleinere und kleinste Feste. Wer aber Hotel, Essen, Transport mit oft Lastermieten und weiten Anfahrtswegen zusätzlich zu den Anmeldegebühren und hunderte betragenen Standmiete, bei Gasparilla zum Beispiel waren es zu der Zeit, wo ich dabei war, $25 Anmeldung und 175 Standmiete. Das wird inzwischen auch sehr viel mehr sein. Wenn man gewählt wird, natürlich nur, muss man die Standmiete bezahlen. Man muss das einkalkulieren, also derjenige wird natürlich sehr selektiv, der das alles bezahlen muss. Aber zurück zu den Anfängen. Zunächst muss man ja erst die Kunst machen. Ob das Bilder malen oder Plastiken bauen heißt, René Gallardo hatte dazu viele sogenannte Found Objects, also gefundene Metallteile in diesem Fall, zusammengeschweißt. Entstanden waren seine figürlichen primitivistischen Skulpturen in Rostbraun, für drinnen und draußen gedacht, klein und auch sehr groß. Als seine Frau schwanger war, hat er auch kleinere, schwangere Bronzen gegossen. Ich hatte auch diese sehr weibliche Form entdeckt, allerdings schon vor gut 10 Jahren vor René und sicherlich nicht als erste. Nur Kunst ist nicht, was man als Thema wählt, sondern vor allem, wie man es gestaltet. Meine eigenen Stücke waren durch meine Arbeit mit Stoff, Seidenmalerei und handgeschöpftem Papier entstanden. Zuletzt war noch durch Leben in den amerikanischen Südstaaten Korbflechterei als Technik hinzugekommen. Aber Konventionelles zu betreiben war mir nur mit dem Nähen und Abgucken von Mama zur Studienzeit in den Sinn gekommen. Mama wollte, dass ich systematisch vorginge damals. Erst einen Rock nähen, dann erst ein Kleid. Na, ich hab's dann anders gemacht. Und jetzt, wenn's ganz genau sein soll, kann ich mich auf Mama verlassen. Aber noch lege ich selber Hand an. Und entstanden sind bei mir sogenannte Weichskulpturen, die erst durch Drahtuntergestelle ihren Halt finden. Als ich nach Amerika kam, wurde mir von meiner Kunstgeschichtsprofessorin und Mentorin Beruta Erdmann die Welt der Frauenkunst aufgetan. Diese Künstlerinnen, die in den 70er Jahren bekannt wurden, wie Judy Chicago und Miriam Shapiro, schufen mit traditionellen hausfraulichen Materialien aussagekräftige Werke, die den Rahmen von Malerei und Plastik im traditionellen Sinne sprengten und mehr in den Bereich der Mixed Media und Installationen oder Performancekunst fielen, vor allem wenn die Künstlerinnen sich selbst mit in die Arbeit einbrachten. Und wie kam ich auf die schwangeren Formen? Eigentlich ganz einfach, eine Freundin war ungewollt schwanger und ich erlebte alle seelischen Höhen und Tiefen der 9 Monate mit. Eine Woche vor der Geburt ihres Sohnes goss ich einen Abdruck von ihr. Danach sind viele meiner Werke entstanden. Mehrere andere und auch Freundin Lucia während ihrer Schwangerschaft standen Modell. René hat sie zwar auch inspiriert, aber seine Werke sind angelehnt an eine weitere Kunstbewegung, die des Primitivismus, inspiriert heute wie schon zu Beginn des Jahrhunderts von Werken aus Ländern wie Afrika oder Australien oder die L'Art Brut der Menschen, die fern der Gesellschaft in Gefängnissen oder Heilanstalten einfach zwanghaft Kunst schufen. Die geschaffenen Werke müssen bei Bewerbungen um Ausstellungen fachmännisch fotografiert werden. Das kann man selber lernen, selber machen, bei Nachmittagssonne vor neutralem Hintergrund. Gutes Licht und gute Kamera, gute Entwicklung des Films sind wichtig. Besonders bei Plastiken ist dies sehr schwierig und nur nach dem Dia wird dann beurteilt. Dabei kann schon ein Duplikat des Originaldias, damals Dias natürlich noch, den Unterschied zwischen Ja und Nein ausmachen. Für Stipendien ist nebenbei dem riesen Papierkrieg, den man ausfüllen hat, ein Fachfotograf anzuraten. Dann gehört bei jeder Jury-Show die obligatorische Anmeldegebühr dazu, die auch bei Ablehnung nicht zurückerstanden wird. Sie ist meist zwischen 15 und 25 Dollar. Dazu kommt ein Scheck für den Stand. Wie gesagt, bei Gasparilla waren es damals 175. Das sind inzwischen so 200-300 Dollar. Aber bei Hallen- und Profishows, zum Beispiel in Miami, geht das in die Tausende. Dann den Einsendeschluss nicht verpassen. Meist schafft man es auf den Poststempel genau, beziehungsweise heutzutage ja per E-Mail. Ich schaffte zwar den Einsendeschluss einmal, bekam aber alles minus Geld zurück, weil ich vergessen hatte, ein Detailbild dem gesamten Bild hinzuzufügen. Das war gerade bei Textilwerken dieser Veranstalter sehr wichtig. Dann beginnt das Warten. Ein Vierteljahr später bekommt man den selbstadressierten Umschlag mit den Dias zurück, wenn damals noch Dias waren. Wie gesagt, heute ist es eine E-Mail und auch sicher eine E-Mail zurück. Auf einer Karte stand dann, ob man angenommen wurde oder nicht. Wenn nicht, beginnt man woanders wieder und von vorne. Wenn aber ja, dann ist man für das Verpacken und Verschicken an die Galerie oder für das Aufbauen seines Standes selbst verantwortlich. Man muss einen stabilen und für Florida vor allem sturmsicheren Aufbau haben. Bei Regenstürmen verliert so mancher sein stabil gebautes oder geglaubtes Zelt, eingeglaste Bilder fallen und zerbrechen. Zelte kosten zwischen 200 und mehreren tausend Dollar. Sie müssen weiß sein. Bei Gasparilla darf man eins mieten, was damals 200 kostete, heute sicher auch mehr. Oder man investiert in eins und kauft es. In der Broschüre steht, dass man für die Sicherung selbst verantwortlich ist. Also sieht man von dicken Betonbausteinen bis zu betongefüllten PVC-Röhren allerhand Gewichte an den vier Ecken der Zelte, die übrigens weiß sein müssen. Und Standardbau, meist mit Runddach, denn das hält dem Wind besser stand als ein viereckiges oder dreieckiges. Im Zelt müssen die Ausstellungsstücke so dargeboten werden, dass die Käufer ansprechend und auch den Juror positiv beeindrucken werden. Man kann Wünsche äußern, aber wo man letztendlich einen Stehplatz 10x10 Fuß bekommt, weiß man erst am Abend vorher beim Einchecken. René fiel bei der Vorwahl aus dem Rennen. Mich erreichte die Nachricht einen ganzen Monat zu spät, weil meine Post an die falsche Adresse gesendet worden war. Ich hatte also weit weniger Zeit, mich um ein eventuell zu besorgendes Zelt kümmern zu können. Meine Lösung waren weiße Sockel, von Freund Tim gebaut und mir gestrichen und im Regenfalle Hoffnung darauf, unter der großen Betonbrücke einen begehrten Platz zu ergattern. Nämlich dort war natürlich Schutz vor dem Wetter. Alternativ und praktische Lösung beschloss ich, für jede Skulptur eine Duschhaube, die bis zu dem Sockel reichen sollte, zu nähen. Also eine Plastikplane-Bedeckung, die durchsichtig war. Zwischendurch gab es auch allerlei wohlgemeinte Ratschläge, deren Sinn mir absolut nicht mehr einleuchten konnte. So ähnlich wie die Horrorgeschichten, die werdenden Müttern dargeboten werden. Und genauso fühlt man sich. Ich mach das schon, jetzt ist Schluss. Freitagabends ist Check-in. Vom Sponsor gibt's ein Abendessen und ein preiswertes T-Shirt mit Fest-Logo. Festlich taucht auch hier niemand auf, ist man nicht nächtelang hierher gefahren. Aber wer vor Ort wohnt und wer auch noch Theater zu sich nehmen möchte, kann nebenan auch noch ein Broadway-Musical oder ein klassisches Konzert besuchen. Im Tampa Theater läuft der neueste Kunstfilm. Samstags ist der Film fast ausverkauft und die Innenstadt sehr belebt. Mir fällt ein Stein vom Herzen, denn mein Standplatz ist unterm Dach und die Duschhäubchen bleiben zu Hause. Ich kann noch ins Konzert, das beruhigt die Nerven. Zu Hause noch Schildchen mit Namen und Preisen der Stücke auf Pappe aufziehen, zum Anbringen an die Sockel. Das ist Bedingung der Jury. Man muss mindestens 6 Stück haben, also 6 Skulpturen oder 6 Bilder. Sie müssen alle zu verkaufen sein und Information muss klar ersichtlich sein. Was ich nicht verkaufen will, setze ich so hoch im Preis, dass es unwahrscheinlich ist, dass es einen Käufer findet. Aber neben mir steht ein Künstler, dessen Werke bei meinem Höchstpreis erst anfangen. Bei ihm macht es die Bekanntheit. Er erzählt stolz, dass er bei der Smithsonian Show ganz groß abgesahnt hat und jetzt vor lauter Aufträgen zu kaum etwas anderem kommt. Bei ihm darf man das ruhig glauben. Ich fühle mich sehr klein und unerfahren bei dieser meiner ersten Outdoor-Art-Show. Vor allem bin ich mit meinem Standplatz zwischen vielen der ehemaligen und sicher auch diesmaligen Gewinner gelandet. Gewinnen heißt 1000, heutzutage sind es 1500 mindestens für den geringsten Preis, und 16.000 für Best of Show, was inzwischen auch, glaube ich, etwas höher ist. Und man kann sein Kunstwerk und den Scheck wieder mitnehmen. Manchmal kaufen auch Firmen einfach Kunst für ihre Büros, dann zahlen sie den Preis des Werkes und man nennt dies eine Purchase Award. Die Dame von der Bücherei hat ein Budget bekommen und darf dafür Kunst auswählen, um sie der ständigen Sammlung der Bücherei hinzuzufügen. Die größten Sponsor ist eine Bank und ein Riesenfinanzunternehmen. Sie sorgen dafür, dass die Künstler mit Frühstück versorgt werden und über den Tag mit Getränken und Pizza. Abends schon am Vortag hatten viele auf der bewachten, vom Verkehr freigehaltenen Innenstadtfläche, heute ist das der Curtis-Hixon-Park am Wasser, auf einer Grasfläche, also einem Park, ihre Zelte aufgebaut und mit Riesenreißverschluss zugezogen und mit Schloss versehen. Die weißen Strukturen ragen ungewohnt in den Nachthimmel. Viele fahren ab 6 Uhr morgens mit Lastern vor ihr Zelt, um Bilder und Plastiken sogar mit Kran richtig zu platzieren. Ich bekam 5 Sockel in mein Auto, mein Mann fuhr mir mit dem 6. und auf dem Rücksitz 6 schwangeren Figuren hinterher, also meinen Skulpturen. Die Polizei machte freie Bahn, das Aufbauen und Parken ging sehr zivilisiert vor sich. Jeder Künstler bemüht, dem anderen freie Bahn zu lassen, wenn auch jeder mit dem eigenen Aufbau beschäftigt ist. Dann die ersten Besucher. Kaum, dass man fertig mit dem Aufbau ist und auf seinem hohen Holzsitzstuhl gegenüber Platz genommen hat. Ich hatte vor Jahren solche Sitze bewundert und sie doch mit Vorahnung einmal erworben. Die Hoffnung allerdings, dass Ehemann oder Freunde sich länger zu einem gesellten, auf dem zweiten Stuhl, blieb ein frommer Wunsch. Zu viel zu sehen, 300 Stände. Man selber huschte am nächsten Tag herum und verpasste so manchen Besucher, der guten Tag sagen wollte. Zwischendurch ein schrecklicher Regenguss mit Wind, was alle unter einem Dach trieb oder unter Zelte, und ein Regendach durch unsere Aufbauten. Meine Holzsockel und die Plastikzelte der anderen hielten das aus. Nur die Birkenstockschuhe des Töpfers nebenan nicht so. Nachts sollte es nochmals sehr stürmen. Einige Künstler schliefen bei dem nicht sehr kühlen Wetter an ihrem Stand. 3 Zelte stürzten ein. Dann am Nachmittag, gerade als ich mir etwas zu essen holte oder holen wollte, kam die Warnung, der Juror sei on her way. Sie könne eine Frage haben. Mein Gott, denkt man da, diese Persönlichkeit ist vom Whitney Museum in New York. Wie mag sie die hiesige Kunstszene beurteilen? Sie sollte Stücke auswählen, die in die engere Wahl kamen und ins Museum transportiert werden sollten, das in der Nähe ist, zur eigentlichen Großbeurteilung. oder Endbeurteilung. Das gelbe Band, das besagt Selected for Jurying, ist schon Ehre genug für viele. Von 1300 Bewerbern war man schon unter 300 Künstlern. Jetzt noch in die engere Wahl zu den 10% Preisgewinnern zu gehören, ein Traum. Und für mich ging es auch wie im Traum. Ich wurde angewiesen, ein bestimmtes meiner Stücke ins Museum zu bringen. Bei meiner ersten Outdoor Art Show. Der nette Maler neben mir war auch mit einem seiner Bilder auf dem gleichen Botengang. Abends um 6 würden die Gewinner verkündet. Am anderen Morgen könne man sich die Stücke wieder abholen. Dass ich abends auf der Wiese stand mit einer Handvoll Beteiligter und Schaulustiger und meinen Namen hörte und auch Toms und den von anderen, deren Werke ich schon seit Jahren bewundere, war ebenso wie im Traum. Danach zogen wir jeder nach artigen gegenseitigen Congratulations und mir einem ermunternden Way to go, Suzanne, von jemandem mit bekanntem Essen und ins Kino. Die Zeltnachbarn waren zu müde und aßen Supermarktkost im Hotelzimmer, wie sie mir erzählten. Sonntagmorgen, eine Stunde später, anfangen. Ich hatte die Sockel stehen lassen, aber die Stoffplastiken mit nach Hause genommen. Tom, mein Nebenmann, und ich holten unsere Stücke wieder vom Museum ab und besahen uns alle die Gewinner, die man ja nicht alle kennen kann. Hierbei bekommt man eine bessere Idee der Auswahlkriterien dieses Jurors. Eine sehr persönliche, aber natürlich fachmännische Auswahl von einem Juror eines großen Museums in New York. Absolut verschieden können die sein, von Jahr zu Jahr. Oft werden die Entscheidungen mit Skepsis betrachtet, vom Publikum und vom Künstler. Jetzt heißt es, bei herrlichem Sonnenschein, alle für alle Geschäfte machen und sich ein bisschen im Sonnenschein der Medaillen ausruhen. Die Frage ständig, wo der Gewinner sei, natürlich der Hauptgewinner. Man braucht nur in die Richtung zu zeigen, eine Traube umsteht das Bild, das eine Antikriegsaussage macht und in nicht allzu ferner Zeit im Museum landen wird. Das war übrigens Tony Itherong, der in vielen, vielen Jahren viele der Gasparilla und andere Outdoor-Art-Shows gewonnen hat. Er ist immer noch dabei. Fernsehen kommt vorbei und neugierige Freunde und Bekannte, die gar nicht wussten, dass man auch Künstler ist. Und um 5 Uhr ist alles vorbei. Laster und Autos werden wieder von den Parkplätzen geholt und es wird artig manövriert. Man tauscht Adressen aus, verspricht Besuche und gemeinsame Ausstellungen und ein Wiedersehen hoffentlich im nächsten Jahr. Man will noch vor der Dunkelheit zu Hause sein und viele werden das gerade noch schaffen. Zu Hause wieder ausladen, alles verstauen im Studio und Montag beginnt für alle wieder der Alltag. Und schon ist es Zeit für neue Werke, Werke zu schaffen und an die Vorbereitungen für die nächste Ausstellung zu denken. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die das erlebt und aufgeschrieben hat. Ich hoffe, Sie hatten Freude, ein bisschen hinter die Kulissen mit uns zu schauen. Und das Ganze können Sie auch natürlich noch hinterfragen oder auch selbst erleben, sollten Sie als Künstler mal mitmachen wollen. Das ist natürlich auch eine super Erfahrung. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Gasparilla Kunstfest oder bei irgendeinem anderen. Als nächstes kommt noch das große Fest in Lakeland, Mayfair by the Lake. Das ist immer am Muttertag, also um den 10. Mai herum. Und das ist also der Muttertag in Amerika natürlich. Und dort lohnt sich eben auch ein Ausflug an Lake Morton. Lake Morton ist ein großer See, der größte der Seen in Lakeland, das ja aus Seen besteht. Diese ganze Stadt hat ja Seen, ist von Seen umgeben. Und wie gesagt, die Schwäne fühlen sich etwas gestört, wenn man dann dort anzieht als Künstler und seine Sachen dahinstellt, denn die wollen ja eigentlich ihren See ganz für sich haben. Und Schwäne sind nicht immer die freundlichsten Nachbarn, aber es ist natürlich ganz wunderbar, dass man bei schönstem Wetter draußen steht und alle anderen einen besuchen kommen, vor allem die Freunde, wenn man selber mitmacht oder man trifft sich und schaut sich das gemeinsam an. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Freude dabei. Schauen Sie dieses Phänomen in Florida an, diese Outdoor Art Shows, die immer wieder Neues bringen, und wir hoffen, dass es Ihnen heute Freude gemacht hat, ein bisschen, wie gesagt, hinter die Kulissen zu schauen mit uns. Kunstgalerien ist wieder eine ganz andere Sache und da sind natürlich auch Kunstausstellungen, und schauen Sie immer mal, wenn wir im Blog was dazu schreiben, können Ihnen sagen, dass man